Mit der Spitze motorisierter Pioniere haben wir auf der östlichen Marschstraße unseres Abschnittes um 8 Uhr bei Großkunzendorf die mittlerweile endlich gefallene Grenze überschritten und bereits eine knappe Stunde später die südliche Begrenzungslinie des ersten Teiles der vierten Zone erreicht. Der Jubel in allen Orten, im ganzen sudetendeutschen Lande, der in Worten wirklich nicht zu erfassen ist, galt natürlich in erster Linie der Stunde der Befreiung von einem aufgezwungenen gewalttätigen Joch. Der Jubel galt aber besonders auch der deutschen Wehrmacht, die mit ihrer Kraft, mit ihrer vorbildlichen Haltung und ihrer vorbildlichen Disziplin das Bewusstsein der Sicherheit, der Ruhe und der Ordnung hervorgerufen hat. Überall war im Augenblick, im Nu, zwischen Bevölkerung und Wehrmacht eine Verbundenheit hergestellt, die die energischen Blicke der Soldaten freudig aufleuchten ließen. Ebenso hart und ebenso unerbittlich ihr Einsatz im Ernstfalle gewesen wäre, ebenso groß war nun ihre Freude über die tausend und abertausend blumengeschmückter Hände, die sich ihnen entgegenstreckten und die sie so mit in den Bann der befreienden Stunde schlugen. Überall hört man dasselbe: Gott sei Dank, nun sind deutsche Soldaten da, Soldaten der Ordnung, Soldaten der Kraft und Stärke, die uns beschützen. Deutsche Wehrmacht und sudetendeutsches Volk sind in dieser historischen Stunde eins geworden. Die deutsche Wehrmacht hält nun eiserne Wacht im sudetendeutschen Lande und schützt für immer dieses Land, das mit seinen Bergen und Tälern, mit seinen Wäldern und mit seinem fruchtbaren Boden mit zu den schönsten Teilen Großdeutschlands gehört.